Erster, ich muss euch nicht mehr schreiben, warum wir den Christen helfen sollen. Zweiter, ich weiß, dass ihr helfen wollt. Ich habe den Leuten in Makedonien gesagt, dass ihr schon letztes Jahr bereit wart. Ihr habt viele Leute motiviert. Dritter, ich habe die Brüder geschickt, damit alles gut ist. Ich möchte, dass ihr wirklich bereit seid, wie ich gesagt habe. Vierter, wenn Leute aus Makedonien mit mir kommen und ihr seid nicht bereit, dann ist das schlecht für uns. Ihr solltet bereit sein. Fünfter, ich habe die Brüder gebeten, euch zu besuchen. Sie sollen euer Geschenk vorbereiten, damit es wie ein Geschenk aussieht und nicht wie etwas Schlechtes. Sechster, denkt daran, wer wenig sät, bekommt wenig. Wer viel sät, bekommt viel. Siebter, jeder soll geben, was er geben möchte. Gebt nicht, weil ihr müsst. Gott liebt Menschen, die gerne geben. Achter, Gott kann euch viel Gutes geben. Dann habt ihr immer genug und könnt Gutes tun. Neunter, in der Bibel steht, er gibt den Armen viel. Seine Güte bleibt für immer. Zehnter, Gott gibt dem Bauern Samen und Brot. So wird er auch eure Saat vermehren und eure Güte wachsen lassen. Elfter, Gott gibt euch alles, damit ihr immer helfen könnt. Wenn wir helfen, danken die Leute Gott. Zwölfter, wir helfen den Christen, die wenig haben. Und viele Leute danken Gott dafür. Dreizehnter, ihr helft und zeigt, dass ihr an Jesus glaubt. Ihr teilt mit anderen und ehrt Gott. Vierzehnter, die anderen Christen beten für euch. Sie lieben euch, weil Gott euch so viel gibt. 15. Danke Gott für seine großen Geschenke.